1. Am Anfang existiert das Wort, und das Wort war bei Gott, wobei er selbst göttliche Natur war. 2. In dieser Form war es von Beginnen bei Gott. 3. Als Wort durch dieses Wort geschaffen und nichts, was existiert, entstand one es. 4. In ihm lag das Leben und dieses Leben diente den Menschen als Licht. 5. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit, doch die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. 6. Ein von Gott gesandter Mann namens Johannes trat auf. 7. Er kam, im Sunis vom Licht absuligen, damit all Menschen durch in seinem Glauben finden konnten. 8. Selbst war nicht das Licht, sondern sein Aufge besten darin, vom Licht zu zugen. 9. Das war Licht, das jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. 10. Obwohl in der Welt war und die Welt durch in geschaffen Word, erkannte die Welt in nicht. 11. Er kam zu den Seinen, doch dies Namen in nichten. 12. All jenen jedoch, die in Namen und den Seinen Namen glaubten, verlier die Vollmacht, keine Gott zu werden. 13. Dies Worden nicht durch natürlich abstammung, menschlichen Willen oder fleischlich Begierd geboren, sondern durch Gott selbst gesucht. 14. Tatsächlich wird das Wort mentioned wohnte unter uns, was sahen sein Herrlichkeit, ein Herrlichkeit, die dem einzigen Sohn vom Vater zukommt, erfüllt von Gnade und Wahrheit. 15. Johannes legte Sunis über in AB und rief, dieser ist es, von dem ich sagt, der nach mir kommt, ist mir voraus, denn existiert vor mir. 16. Den aus seiner unermesslichen Fullhaben war all Gnade über Gnade empfangen. 17. Waren das Gesetz durch Mose gegeben Word, kamen Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. 18. Niemand hat Gott jemals gesehen, der einzig Sohn, der in enger Gemeinschaft mit dem Vater ist, hat in uns offenbart. 19. Dies ist das Sunis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, ihm in zu fragen, wer bist du? 20. Er bekannte er fen und leunit nicht, sondern erklart, ich bin nicht der Christus. 21. Sie fragten in weiter, was bist du dann? Bist du Elia? Er antwortet, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Erwidert, nein. 22. Daraufhin fragten Sie ihn, wer bist du denn, damit wir denen, die uns gesandt haben, ein Antwort bringen können. Was sagst du über dich selbst? 23. Ich erklärt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, mark den Weg des Herrn gerade, why es der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. 24. Die Gesandten stammten von den Pharisäern. 25. Sie fragten in der Rufin, warum tofst du dann, wenn du weder der Christus noch Elia noch der Prophet bist? 26. Johannes antwortet ihnen, ich torf mit Wasser, doch mitten unter euch steht einer, den nicht kennt. 27. Ist dergenage, dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht würdig bin. 28. Diese Reines fanden in Bethanien jenseits des Jordanstadt, wo Johannes torfte. 29. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zu kommen und sagt, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. 30. Dies ist der, von dem ich sprach, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil vor mir existiert. 31. Ich kannte ihn zwar nicht persönlich, doch ich kam, mit Wasser zu taufen, damit Israel offenbart Word. 32. Johannes besucht weiter, ich sah den Geist wie ein Taub vom Himmel herabfahren und auf im Ruhen. 33. Obwohl ich in zu vor nicht kannte, sagt der mich zum Taufen mit Wasser sandt, zu mir, dergenage, auf den du den Geist herabfahren und Ruhen siehst, ist es, der mit Heiligem Geist tauft. 34. Ich habe dies gesehen und besuch hiermit, dass dieser der Sohn Gottes ist. 35. Am nächsten Tag stand Johannes ernüt mit zwei seiner Jünger dort, als Jesus vorbeikam. 36. Er blickte auf ihn und sagt, seht, das Lamm Gottes. 37. Die bei den Jünger horten sein Wort und folgten Jesus. 38. Jesus wandte sich und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte sie, was sucht sie erwideten, Rabbi, was übersetzt Lehrer bedeutet, wo wohnst du? Sagt zu ihnen, kommt und seht selbst. 39. Sie gingen mit. Im sahen, wo wohnte und blieben den Rest des Tags bei ihm, es war etwa die Zente Stund. 40. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die Johannes gehort und Jesus gefolgt waren. 41. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und verkündet ihm, wo haben den Messias gefunden, was übersetzt Christus bedeutet. 42. Erfuhrte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihnen und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas genannt werden, was übersetzt Petrus bedeutet. 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, dort traf Philippus und forderte ihn auf, folgt mir nach. 44. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. 45. Philippus traf Nathanael und berichtet ihm, wo haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josephs aus Nazareth. 46. Nathanael erwidet ihm, kann den aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortet, kommend übersüge dich selbst. 47. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, bemerkte über ihn, seht, ein wahrer Israelit, in dem keine Falschheit ist. 48. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortet ihm, bever Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, so ich dich bereits. 49. Nathanael erwidet ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. 50. Jesus antwortet ihm, ich glaubst du, weil ich dir sagt, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch größer als dies erleben. 51. Fugte hinzu, Warlich, ich sage, werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und absteigen auf den Menschensohn.